nachts zeitweise Regen, in höheren Lagen Schnee bei 5 bis 0 Grad. Morgen bewölkt und regnerisch, im Bergland zum Teil Schnee, höchstens 3 bis 9 Grad. 20.03 Uhr. SWR 2 Hörspiel am Feiertag. Vor fast genau 70 Jahren, am 9. April 1945, wurde im KZ Dachau ein Mann ermordet, den man in Deutschland lange Zeit kaum kannte, geschweige denn als Widerstandskämpfer verehrte. Wahrscheinlich ist dieser Mann, Johann Georg Elser, auch heute noch vielen Deutschen weitgehend unbekannt. Und das, obwohl er einen ganz besonderen Rang einnehmen müsste unter denen, die Widerstand geleistet haben gegen Hitler und das Naziregime. Bereits 1939 hatte Elser versucht, Hitler und die fast vollständig versammelte Führung der NSDAP bei einer Gedenkveranstaltung im Münchner Bürgerbräukeller unschädlich zu machen. Aber Hitler und seine Paladine verließen den Ort um wenige Minuten zu früh. Das Attentat, das die Weltgeschichte hätte verändern können, schlug tragisch fehl. Georg Elser war ein einfacher Schreiner aus dem schwäbischen Dorf Königsbronn. Er gehörte weder einem Widerstandskreis noch einer militärischen Führungsschicht an. Dass er als Einzeltäter den Anschlag penibel vorbereitet und durchgeführt hatte, vermochten sich die Nazis nicht vorzustellen. Sie hielten ihn für ein Werkzeug des englischen Geheimdienstes und setzten ihn für einen späteren Schauprozess bis kurz vor Kriegsende gefangen. Das folgende Originalhörspiel von Fred Breinersdorfer ist parallel zum gleichnamigen Film von Oliver Hirschspiegel entstanden, der am 9. April an Elsers Todestag in die Kinos kommt. Breinersdorfer, der mit seiner Tochter Leonie Claire auch das Filmdrehbuch schrieb, erzählt die Geschichte des Attentäters anders als im Film vor allem aus der Innerperspektive Elsers. Fiktive innere Monologe und subjektive Erinnerungen spiegeln in Vor- und Rückblenden Elsers feste Überzeugungen, aber auch seine Zweifel. Die historischen Quellen sind identisch. Es sind die erst 1964 wiederentdeckten Verhörprotokolle der Gestapo, die im Berliner Reichssicherheitshauptamt Elser verhört und gefoltert hat. Die Hauptrollen in Film und Hörspiel sind ebenfalls gleich besetzt, hören Sie in der Inszenierung von Iris Drögekamp, Christian Friedl als Elsa, Katharina Schüttler als seine geliebte Elsa, Burkhard Klausner als Kripo-Leiter Nebe und Johann von Bülow als Gestapo-Chef Müller. Elsa, Hörspiel von Fred Breinersdorfer. Verbrennt die Akten in der Führungsbaracke, aber dann... Jawohl, Scharführer! Kopf hoch, George. Aus deinem Schauprozess nach dem Endsieg wird jetzt nichts mehr. Dann ist es auch für mich bald vorbei. Sei doch froh, sie haben dich noch ein paar Jahre leben lassen. Ja, im KZ. Mach das Licht aus, bevor du die Verdunklung aufmachst. Meinst du, sie bombardieren jetzt auch uns? Alles Verbrecher. Es kommen immer mehr Flieger. München brennt schon wieder. Man kann es bis hierher nach Dachau sehen. Phosphorbomben. Die Verbrecher. Vater unser, der du bist im Himmel. Das heißt, die haben auch Dresden in Schutt und Asche gelegt. An die 100.000 Frauen, Kinder, Alte sollen in einer Nacht umgekommen sein. Nichts steht mehr. Kein Haus. Gib uns heute. Keine Fabrik. Und vergib uns. Kein Bahnhof. Wie auch wir vergeben uns. George, hör auf mit dem Beten. Und für uns es nützt nicht nichts. Gott ist in Amerika oder in Moskau. Der hört dich hier nicht. Denn dein ist das Reich. Alles Verbrecher. Und die Herrlichkeit. Hör endlich auf. Amen. Wenn ich nur wüsste, was mit der Else passiert ist. Du fragst und fragst nach der Frau und ich weiß es doch nicht. Heute sterben so viele. Warum schreibt sie denn nie? Hier, hier. Tot sein muss sie doch gar nicht. Warum soll sie denn nicht leben? In der Haft, irgendwo. Aber da können sie doch schreiben. Heiß da drin. Du bist doch der Schorsch. Ja, wieder zurück in Königsbronn. Ich bin die Else. Ich kenne dich doch. Von draußen im Waldheim mit so langen, blonden Zöpfen. Da warst du 12 oder 13. Furchtbar. Meiner Iris habe ich die Haare nicht wachsen lassen, obwohl mein Mann das will. Der Erich? Der ist immer so altmodisch. Woher kannst du Akkordeon? In Konstanz war ich im Trachtenverein. Da wird viel Musik gemacht. Auch Modernes wie Tango oder Jazz. Ich höre, du warst auch in der Schweiz. Man kommt rum. Und Tango? Wie Tango? In St. Gallen soll es ein echtes Tango-Orchester geben. Es wird doch ganz eng getanzt. Sinnlich? Komm her, ich zeig's dir. So. Ganz einfach. Eins, zwei, Tango, Schritt. Nochmal. Eins, zwei, Tango, Schritt. Bewegst dich gut, Else. Sehr gut, ich spüre das. Aber man muss das noch enger tanzen. Komm. Ja, so wird's gut. Tango-Schritt. Und jetzt zwei Schritte nebeneinander. Und Drehung. Und tief nach hinten fallen lassen. Wenn uns jemand sieht. Du machst das gut. Das sagst du so. Komm, Else. Noch näher. Zu mir. Dann kann ich dich besser führen. Ich bin verheiratet. Ich muss wieder rein zu meinem Erich. Wo sind Sie zugestiegen? Linda. Nach Konstanz. Einfach? Ja. Wir legen in Kürze in Konstanz an. Endstation. Wir übertragen bis dahin die Jubiläumsrede unseres Führers aus dem Bürgerbräukeller. Heil Hitler! Verteidiger und Genossinnen, auf wenige Stunden endlich zu euch gekommen, um in eurer Mitte wieder die Erinnerung an einen Tag zu erleben, der für uns, für die Bewegung und damit für das ganze deutsche Volk von großer Bedeutung war. Lesen Sie vor, bevor Sie unterschreiben. Zuerst hatte ich den Verputz, der auf dem Backstein lag, zu entfernen. Dies ging ziemlich leicht. Lauter bitte! Damit war ich in einer Nacht fertig. Die Backsteine konnte ich nur dadurch entfernen, dass ich in die mit hartem Mörtel ausgefüllten Backsteinfugen mittels Bohrwinde und Meißelbohrer nahe beieinander liegende Löcher bohrte, den stehen gebliebenen Mörtel mit dem Meißel ausbrach und dann die Backsteine mittels längerem Meißel stückweise herausbrach. Da in dem Mörtel ziemlich grobe Steine enthalten waren, die jedes Mal, wenn auf sie der Bohrer traf, richtig krachten, habe ich, um den Schall etwas abzudämpfen, ein Stück Tuch um den hinteren Teil des Bohrers gewickelt und bei der Arbeit fest gegen den Stein gedrückt. Ich wollte so den Schall etwas abhalten, da der kleinste Laut in dem leeren Saal bei Nacht ziemlich stark widerhallte. Ich musste überhaupt sehr vorsichtig zu Werke gehen und deshalb hat die Arbeit auch so lange gedauert. Dabei kam mir sehr zustatten, dass ungefähr alle 10 Minuten in den Abortanlagen des Bürgerbräukellers die automatische Spülung einsetzte. Dieses wenige Sekunden anhaltende Geräusch musste ich abwarten, zur Arbeit ausnützen. Meine Knie waren vom dauernden Knien vereitert und haben mir Schmerzen bereitet. Schaut, gut, dass einer da ist. Guten Tag, Else. Ich brauche dringend einen Kanten an Feuerholz. Ich suche dir schön kleines, trockenes aus. Dann hast du es leichter beim Einheizen. Und was machst du am Heiligen Sonntag hier? Daheim ist Bibelstunde, da halte ich es nicht aus. Wie ist das bei deiner Mutter? Nur der schmale Weg führt in die Seligkeit? Und auf dem breiten Weg stürzt du geradewegs in die Verdammnis. Das macht genau 40 Pfennige. Da eine Mark. Das sind erstmal die 50, dann ein Fünfer und noch 5 Pfennig. Anders habe ich es nicht. Stimmt's? Ja. Ich habe gehört, du baust Möbel. Magst du mal meine Werkstatt sehen? Ich habe doch gesagt, ich bin verheiratet. So habe ich das nicht gemeint. Oder besser doch? Bei deinem Ruf im Dorf lieber mal wieder im Hecht. Ach, hoppla, ich habe ja einen Platten. Zeig. Hier am Hinterrad. Komisch, das Ventil ist ja offen. Ja, komisch. Ich weiß auch nicht. Schon gut, Else. Ich pump dir den Reifen auf. Danke. Mein Angebot mit der Werkstatt steht. Mach's gut. Haben sie in einer einzigen Schlacht im Elsass 80 oder sogar 100.000 verheizt. Tot. Heldentot, dass ich nicht lache. Sinnlos. Unmenschlich. Die Else. Ich weiß nicht, was sie mit ihr machen, wenn es soweit ist. Nur, wenn ich jetzt aufhöre, passiert gar nichts. Wie viele sind dieses Jahr seit September in Polen schon wieder verreckt? Wäre die Else bloß nicht zu mir in die Werkstatt gekommen? Jetzt aufhören? 4 Brüder vom Vater würden noch leben, wenn der Krieg 1418 nicht gewesen wäre. Wenn 4 Jahren von Jahr 1919 bis 1923 nationalsozialistische Bewegung so emporwachsen konnte, dass es ihr gelang, zum ersten Mal immerhin in einem aufrüttelnden Ereignis die ganze Nation zu mobilisieren, dann war dies der allgemeinen Lage zuzuschreiben, in der sich Deutschland befand. Eine furchtbare Katastrophe war über unser Volk und unser Land hereingebrochen. Nach einem fast 45-jährigen Frieden hatte man Deutschland damals in einen Krieg getrieben. Warst du in der Schweiz schon mal im Kino? Klar. Tarzan, der Furchtlose. Oh, ich habe ein Foto in der Heidenheimer Zeitung von der Jacqueline Wales gesehen. Die ist so schön. Sie soll fast nichts anhaben in dem Film. Gefällt dir sowas? Dir? Klar. Wenn man nur was bauen könnte, dass nur die Richtigen dran glauben müssen. Die Mutter wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie hört, dass ich den Hitler und seine Bande umgebracht habe. Sie hasst den Hitler. Aber sie hat ihre 10 Gebote. Die Else, die hat Sinn und Verstand. Else, würde ich sagen, überleg doch, wo wir stehen würden, wenn einer den Kaiser und den Generalstab im 14er Jahr weggebombt hätte. Und nicht nur den Thronfolger in Sarajevo erschossen. Wann ist jemals ein Volk niederträchtiger, belogen und beschwindelt worden und betrogen worden, als in den zurückliegenden 2 Jahrzehnten? Das deutsche Volk und die englischen Staatsmänner. Wer wird die ganze Zeit betrogen? Wer? Und wer betrügt? Irgendwann werden sie sagen, Else, du hast erkannt, was die anderen nicht haben sehen wollen. Der Else hat Mut gehabt, den die Generäle nicht aufgebracht haben, wird man sagen. Und er war der Einzige, der sich was getraut hat. Mutter, verstehst du denn nicht? Klar darf man nicht töten. Aber wenn die anderen morden und morden? Wenn man da nur Einhalt gebieten kann mit einem Mord? Die Toten, die es im Bürgerbräu gibt. Das ist der Blutzoll, von dem sie immer reden in ihrer Propaganda. Am 8. November werden sie dort sitzen, ihr Bier trinken und dem Mann zujubeln, der sie belügt, bis sie blau sind. Sie wissen genau, dass er lügt. Wenn er von einer großen Zukunft für Deutschland schwätzt und die Katastrophe für ganz Europa aufzieht, noch leben sie. Alle. Und wissen nicht, wer und wie viele sterben müssen. Wenn die Zeiger der Uhren an meiner Höllenmaschine auf 21.20 Uhr springen und der Bolzen auf die Zünder schlägt und die Zünder das Dynamit hochjagen, dann müssen viele sterben. Mit dem Hitler und der Führung. Alle, wie sie jedes Jahr da sitzen vor dem Fetzen, den sie Blutfahnen nennen, sterben. Damit es kein noch größeres Blutvergießen gibt. Herrgott, lass mich kein Feigling sein. Lieber Gott, mein herrlicher Vater, ich weiß doch genau, es muss Tote geben, wenn meine Bombe in einem Monat explodiert. Der Kaiser, der Ludendorff, die ganze Bagage ist 1918 davongekommen. Nur die Helden von der Marne und von Flandern nicht. Jetzt liegen sie in Massengräbern. Wie viele von uns erwischt es, wenn der Hitler wütet? Herrgott, gib mir das Recht, dass ich die Bombe scharf stellen darf. Du hast doch selber viel auf dem Kerbholz. Du hast die Hunderttausende von Toten im Großen Krieg zugelassen und die Millionen in den Kriegen davor. Blut, immer nur Blut. Säufst du das Blut? Oder gibst du mir das Recht, Blut zu vergießen, damit nicht noch viel mehr Blut vergossen wird? Kein Zeichen? Keine Antwort? Dann leg's in meine Hand. Ich mach's. Danke. Und Amen. Dann sagte man, England kämpft für die Gerechtigkeit. England hat ja allerdings schon 300 Jahre lang für die Gerechtigkeit gekämpft und hat dafür als Lohn vom lieben Gott ungefähr 40 Millionen Quadratkilometer bekommen auf der Erde. Und außerdem über 480 Millionen Menschen zu beherrschen. Konstantin, Endstation. Alles aussteigen. So lohnt Gott die Völker, die nur für die Gerechtigkeit kämpfen. Und dann die Völker, die für die letzten Gerechtigkeit kämpfen. Der andere kämpft. Der Anfang hat dabei, die ja 14 Jahre gekämpft. Millionen sind drauf reingefallen. Sogar im Ausland. Die Else? Vom Gefühl her ist sie dagegen. Und die Mutter von der Religion her. Der Vater? Ach ja. Der säuft. Wenn man nur mal reden könnte über das, was man vorhat. Schon. Es ist ja nicht so einfach, sich zu verlieben. Else, du bist doch noch so jung. Von wegen. Ich habe 2 Kinder. Ich bin verheiratet. Für den Erich bin ich sein Eigentum, mit dem er macht, was er will. Und die Liebe? Gibt sowas überhaupt? Ja. Aber da will man auch den anderen besitzen. Schon. Aber ich stelle mir das ganz anders vor. Am 8. November 39 bin ich wieder frei. Ab 21.20 Uhr sind wir alle wieder frei. Nur noch Marktstätte, die Rosengartenstraße runter, Dreifaltigkeitskirche zum Bodanplatz, dann weiter durch die Hütlinstraße, Kreuzlingerstraße, Schwedenschanze, Wesenberggarten. Den Weg kenne ich wie im Schlaf. Noch 42 Minuten, bis der Blitz durchs Bürgerbräu fährt. Dann bin ich in der Schweiz. Nur noch das kleine Gartentor, das nie versperrt ist. Dynamit. Genug, um den ganzen Bau einstürzen zu lassen. Dann nur noch der Zaun. Keine 1,50 hoch. Ich tauche schneller unter, als die Bombe im Bürgerbräu krepiert. Halt! Sieh dort vorne! Grenzpolizei, wo werden Sie hin? Ich suche einen alten Bekannten. Er heißt Feuchtelhuber vom Trachtenverein Konstanz. Da war ich früher Mitglied. Wo finde ich den? Einen Feuchtelhuber kenne ich nicht. Am besten, ich bringe Sie zum alten Karl. Der kennt in Konstanz jeden. Kommen Sie doch mal rüber zur Grenzaufsicht. Von da rufen wir den Karl an. Ist gleich da drüben am Schlagbaum. Kommen Sie nur, es geht schnell. Der Führer spricht. Ja. Los, hier ist die Tür. Rein da. Alle Taschen leeren. Was ist jetzt mit dem Telefon? Nix. Kontrolle. Alles da auf der Tisch. Reißzange. Bestimmt zum den Grenzzaun durchschneiden. Das kennen wir schon. Und da eine Zeichnung. Sieht aus wie Zündler. Hoppla, was ist das? Das sind ja sogar Teile von einem Zünder. Mit dem Schlagbolzer und einer Feder. Eine unbeschriebene Ansichtskarte in Farbe. Innenansicht Bürgerbräukeller mit Stempel der NSDAP. Sind Sie PG? Nein. Für was sind die Zünder? Ich schaffe im Steinbruch. Und warum wählen Sie illegal über die Grenze in die Schweiz? Ist was? Nein. Was, wenn Sie in der Schweiz... arbeiten. Ich war früher schon drüben. Was ist da unter Ihrem Revers? Hoppla. Ein Abzeichen vom Roten Frontkämpferbund. Warum tragen Sie das Abzeichen da? Aus Sympathie. Der Rote Frontkämpferbund ist doch verboten. Ich hab's ja auch nur unter dem Revers gehabt. Klar, weil's verboten ist. Wie die Kommunisten. Sie kommen jetzt erstmal rüber zur Gestapo. Da geht's raus. Wie viel Uhr ist's? 8:50. Warum? Schorsch, du sagst, du musst nach München. Und es ist wichtig. Du redest von einem Auftrag, von einem Traum und so. Es geht doch nicht um Träume, ums Leben geht es, Schorsch. Nicht nur um deines, auch um meines, wenn du mich liebst. Und du liebst mich doch. Nimm mich einfach mit nach München. Warum nicht? So eine Stadt lebt doch. Ich fürchte mich dort nicht. Ich stelle auch keine Ansprüche. Ich wäre ganz ruhig, solange ich weiß, dass die Kinder bei meiner Mutter sind. Sag doch endlich was, Schorsch. Was sie mit der Else machen? Sippenhaft? Vielleicht bringen sie die auch hier im Zug nach Berlin zum Verhör. Aber der Hitler und die ganze Bagage sind tot. Mein Dynamit muss sie zerrissen haben. Ich, der Elsa Georg, hab den Hitler und die ganzen Verbrecher aus der Welt geschafft. Die Schweizer hätten mir Asyl gegeben. An alles habe ich gedacht. Keiner hat mich in den ewigen Nächten auf der Empore von Bürgerbröckeller entdeckt, wie ich die Bombe eingebaut habe. Keiner hat im Steinbruch gemerkt, wie ich die Dynamitstangen aus dem Bunker geklaut habe. Und keiner im Versand beim Waldenmeier, wo ich die Zündplättchen mitgenommen habe. Und ausgerechnet jetzt, am Schluss, muss es schief gehen und die schnappen mich an der Grenze. Sie haben bestimmt ins Gras gebissen und die Blutfahne ist zerfetzt. In der Schweiz wäre ich in Anstellung gegangen. Einen wie mich kann man überall brauchen. Und wenn was rausgekommen wäre, in der Schweiz, ja. Ich habe ja das Zeug dabei gehabt, um zu beweisen, wer ich bin. Und dass ich das in Bürgerbräu war. Jetzt kann eine neue Führung in Deutschland dem Krieg ein Ende setzen. Und den anderen Völkern die Hand reichen. Und der Arbeiter hat was, um die Kinder zu füttern. Keinem wäre was passiert von meinen Leuten, wenn ich nicht so ein Idiot gewesen wäre und mich hätte schnappen lassen. Wie kann man nicht dran denken, dass die Grenze besser bewacht wird jetzt, wo Krieg ist? Die Schweiz. Die Freiheit. Else! Zieh dich aus. Ich habe mich doch gerade erst wieder angezogen. Es ist schöner, wenn du nackt tanzt. Mehr Leidenschaft. Ja, mehr Leidenschaft beim Tanzen. Noch mehr? Komm, trink endlich auch mal einen Schluck Most. Nein. Kotzt es dich nicht an, dass der Erich säuft? Er muss doch stinken, wenn er zu dir ins Bett kommt. Was soll ich machen? Er hat das Geld. Er kann machen, was er will. Und ich mache heimlich, was ich will. Komm, küss mich. Ich habe mich ja auch einspannen lassen. Wie du mit dem Erich und euren zwei Kindern. Weil der Vater säuft, bin ich nach Königsbronn zurück und muss retten, was zu retten ist. Sei froh, sonst wärst du nicht mit mir hier. Else, komm einfach nochmal her zu mir. Ich zieh mir lieber wieder was an. Lass. Da drüben. Was ist mit dem? aus unserer Brenz, die in Königsbronn neben dem Rathaus entspringt, wird mal ein richtiger Fluss. Stell dir vor, Else, der fließt in die Donau. Und die Donau fließt durch, weiß ich wie viele Länder, ins Meer. In Rumänien. Tropfen für Tropfen aus diesem Bach fließen ins Schwarze Meer. Das musst du dir mal vorstellen, Else. Wenn man mit so einem Kahn da drüben immer mit dem Wasser aus unserer Brenz bergab fahren würde, das wäre die Freiheit, die ich meine. Dort unten aus Rumänien kommen die Zigeuner her. Die sind frei. Fahren mit ihren Wagen rum, wo sie wollen, leben von der Hand in den Mund. Keiner verbietet denen das Maul. Weil ihnen keiner zuhört. Jeder hasst die. Die Freiheit hassen sie bei uns auch. Freiheit ist doch für dich nur der Umgang mit anderen Weibern. Mit dir ist was anderes, Else. Warum? Keine Ahnung. Weil es hier in Königsbronn nicht so viel Auswahl gibt? Die gibt's. Und in Heidenheim erst recht. Du bist halt du. Dies ist das Ziel. Wir kämpfen für die Sicherheit unseres Volkes. Für unseren Lebensraum, in dem wir uns nicht von anderen hineinreden lassen. Wir sind überzeugt, dass es im Übrigen so lange Kriege geben wird, als die Güter der Welt nicht gerecht verteilt sind. Und als man nicht aus freiem Willen und aus der Gerechtigkeit heraus diese Güterverteilung vornimmt. Heinrich, mein Fahrer wartet. Ich will wenigstens noch zur Pause zu meiner Frau in die Oper. Es tut mir leid, aber der Reichsführer will die Zahlen samt einer Empfehlung von uns beiden auf dem Tisch haben. Der Führer wird morgen früh die Befehle für den Feldzug gegen den Franzosen ausgeben. Er will keine überflüssigen Esser an der Heimatfront. Was ist daran so kompliziert, eine Statistik von allen Insassen der Irrenhäuser im Reich zusammenzustellen? Nichts ist kompliziert an dem Verwaltungsvorgang als solchem. Die Frage ist nur, ob die von den kirchlichen Trägern mit dazu genommen werden. Es gibt keine Ausnahmen. Das ist doch im Sinne des Reichsführers. Ja. Und wenn die Pfaffen Krach schlagen? Die hören auch wieder auf. Mein Vorschlag ist, wir raten Himmler zum stufenweisen Vorgehen. Erst kommen die... Jetzt nicht, Bauer. Bombenattentat auf den Führer. In München. Die halbe Decke ist eingestürzt. Scheiße. Wie konnte sowas passieren? Ich dachte immer, ihr von der Gestapo seid allwissend. Führerzug im Bahnhof Nürnberg anhalten. Stab informieren. Grenzen dicht machen. Grenzen sind dicht, Chef. Interne Befehlsausgabe um 22.45 Uhr. Und noch was. Lassen Sie den gesamten Funkverkehr der Tommys und Franzmänner schriftlich protokollieren. Auch die Feindsender. Das Judenreferat soll prüfen, ob und welche Verbindungen bestehen. Die Kripo muss vom Attentatsort lückenlos berichten. Und ich brauche trotzdem 5 von unseren Leuten dort. Und wenn einer meckert... Wie immer. Anordnung unmittelbar vom Chef Geheime Staatspolizei. Heinrich, ich frage mich manchmal, in was für einer Welt wir leben. Die Opfer des gemeinen Bombenanschlages wurden vor der Feldherrnhalle aufgebahrt. Tag und Nacht defilierte hier die Münchner Bevölkerung in ergriffener Trauer vorbei, um die Toten noch einmal zu grüßen. Der Führer erwies seinen getreuen Kämpfern die letzte Ehre. Der Stellvertreter des Führers hielt die Traueransprache. Ein Wunder habe den Führer vor dem Tode bewahrt, den ruchlose Mörderhand ihm bestimmt hatte. Die Vorsehung, die uns den Führer gesandt hat, werde ihn uns auch für die Zukunft bewahren. Den feierlichen Staatsakt wurden die Toten des 8. November 1939 zu Grabe getragen. Auf diesem Weg leuchtet am Anfang um ein neues, freies Deutschland. Sonderhäftling Elsa Georg für Reichssicherheitshauptamt. Das Kind schenkt, nimmt der Mann an Opfern auf sich, indem er die Nation verteidigt. Meine Herren, wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Keinen einzigen. Heil Hitler, Herr Elsa! Heil Hitler! Mahlzeit. Von mir aus. Mahlzeit. Wenn Sie es so wünschen. Mein Name ist Nebe. Ich bin Chef des Reichskriminalamts und leite die Untersuchung gegen Sie. Das hier ist der Leiter des Geheimen Staatspolizeiamts des Reiches, SS-Oberführer Müller. Elsa, wie denken Sie, ist der infame Anschlag ausgegangen? Denken Sie, der Führer ist tot? Sie meinen, Sie haben Ihr Ziel erreicht? Megamusik! So, spiel was Richtiges! Das ist was Richtiges. Und zwar total. Liebst du mich, George? Bruni, ich zeig dir sogar hier, wie lieb ich dich hab. Küss mich. Nix da, in der Kneipe wird nicht geküsst. Da macht's aber doppelt Spaß. Bruni, küss mich. Küss mich. Nase, Mund, Augen. Manchmal kriegen die Kinder die Augen vom Mann. Du hast schon so viele Frauen gehabt. Lass doch nichts schwören. Psst. Das bringt kein Glück. Ich lieb dich. Ich bin glücklich. Was will ich von den anderen wissen? Sogar meine kleine Iris liebt dich. Weißt du, dass ich dran denken muss, wie es denn wäre, wenn wir noch ein Kind hätten? Auch wenn keiner weiß, wie man es ernähren soll. Komm her zu mir, Schorsch. Komm. Ganz nah. Der Führer lebt. Er hat 13 Minuten vor der Explosion den Bürgerbräukeller verlassen. Ihr Mordanschlag ist gescheitert. Sie hatten bei der Festnahme Aufzeichnungen für eine Bombe in der Tasche. Die Ansichtskarte hier. Bürgerboy mit Stempel der NSDAP. Nicht abgeschickt. Zeugen haben ausgesagt, dass sie sich ständig im Bürgerbräukeller herumgetrieben haben. Ziehen Sie die Hosen aus! Ich will Ihre Knie sehen! Los! Hose runter! Krempeln Sie die Unterhosen hoch! Die Knie will ich sehen! Alles voller Eiter. Das kommt vom Knien vor dem Pfeiler, wo Sie die Bombe eingebaut haben. Elsa, ich gebe Ihnen jetzt die Chance, reinen Tisch zu machen. Ihr meint doch, dass ihr sowieso schon alles wisst. Es schießt mich und fertig. So weit sind wir noch lang nicht. Ein Besuch bei den Verletzten im Krankenhaus rechts der Isar. Wir hatten noch eine Viertelstunde, nachdem der Führer weg war, zusammengesessen und dann gab es diesen furchtbaren Knall. Es kam alles herunter. Und wenn ich in Konstanz geblieben wäre? Zunächst oder zurück in die war, Schweiz? Wie der andere Kamerad schon gesagt hat, der erste damals, Gedanke bei jedem, Gott sei Dank, dass lang vor der Elsa, der Führer selbst vor dem Elend bei uns in Königsborn, weg ist und dass ihm nichts mehr passiert war. Der Bodensee. Die Bruni. Die war nicht so schön wie die Anna, aber rassig und voller Mut. Und hat gut gerochen. Ich war frei. Hab keine Rücksicht nehmen müssen. Sicher, die Mathilde und mein Bub hat's gegeben. Aber dafür habe ich gezahlt, wenn's gereicht hat. Das mit der Mathilde war abgeschlossen, weil die Liebe gefehlt hat. Und meine Leute in Königsbronn hätten allein zurechtkommen müssen. Aber es wäre ihnen nichts passiert. Vielleicht wirklich. Konstanz. Wir beklagen den Tod von 7 Unschuldigen, die Sie auf dem Gewissen haben, Elsa. 7 Männer und Frauen. Zum Beispiel eine Aushilfskellnerin, verheiratet, 2 Kinder. Ein Flötist des Gau-Musikzugs, er hinterlässt eine Frau und eine heranwachsende Tochter. 2 alte Männer. Und die ganzen Schwerstverletzten nicht mitgezählt. Was haben Ihnen diese Menschen getan? Wer gibt Ihnen das Recht, sie zu ermorden? Da vorne. Da ist es. Sag bloß, Anna, du wohnst allein. Nein. Aber meine Leute bleiben bis zum Schluss auf der Kirmes. Ich küsse nicht gleich jeden wie die Bruni mitten im Lokal. Und außerdem, wenn du morgen heim musst, dann hat das keinen Zweck mit uns zwei. Anna, ich bin schneller wieder da, als du denkst. Und was ist mit der Bruni? Nix. Die hat auch ihren Spaß. Nein, nicht. Wenn du willst, geh ich. Spinnst du jetzt? Name und Geburtsort der Eltern. Geschwister. Letzter Wohnort Türkenstraße in München, stimmt das? Elsa, wir kriegen auch die rotbäckigen Kleinen, verlassen sich drauf. Letzter Wohnort? Also dann. Ah! Nochmal! Ah! Name! Ah! Geburtsdatum! Ah! Ah! Nur ewig weitermachen, Elsa. Name, Geburtsdatum. Leg mich doch am Arsch. Wir verstehen Sie nicht, Elsa. Leg mich am Arsch! Danke, Heinrich. Nicht so viel Kaffee. Mein Magen. Frau Reuters, schicken Sie die Liste an Baumann. Er soll außerdem mal Proben von dem Schädlingsmittel bei den IG Farben bestellen. Jawohl, Oberführer. Heinrich, ich kenne diesen Menschenschlag auf der Schwäbischen Alb. Die lassen sich lieber totschlagen, als klein beizugeben. Soll ich das vielleicht so dem Reichsführer SS melden? Es gibt da so einen Menschenschlag auf der Schwäbischen Alb. Schau dir doch mal seine Physiognomie an, diese Augen. Das ist kein dummer Idiot. Der Mann weiß, was er will. Der ist vielleicht vom Dorf. Aber ohne Weltanschauung ist er nicht. Warum verhören wir ihn denn eigentlich noch? Die Indizien sind erdrückend. Der Führer will keine Indizien. Er will ein ausführliches Geständnis in Schriftform. Goebbels braucht was für die Presse. Und deswegen schlage ich diesem Elser, wenn es sein muss, die Zähne einzeln raus, damit er gesteht und unterschreibt. Du hast doch gesehen, das hilft bei dem nichts. Sagst du mir jetzt, wie ich meine Arbeit tun soll? Dein Verein, die Gestapo, hätte vorher von der Sache Wind bekommen müssen. Jetzt kommen wir von der Kripo ins Spiel. Wo ist eigentlich die Liste mit den Sippenhäftlingen? Verhör einstellen. Machen Sie den Mann los und geben Sie ihm ein Glas Wasser. Danke, die Herren, ich übernehme. Na? Schmerzen? Jetzt schauen Sie mal, Elsa, wer hier kommt. Elsa. Schorsch. Um Gottes Willen. Nun, Elsa, jetzt erklären Sie Ihrem Mädchen mal, warum Sie das getan haben. Bitte nicht! Genug für den Moment. Hast du das getan, Schorsch? Schorsch, sag doch. Bringen Sie die Frau wieder raus. Schorsch! Abführen! Schorsch! Schorsch! Wo kommt sie jetzt hin? Das hängt ganz von Ihnen ab. Kann ich mir es überlegen? Da. Ein Foto von der Dame. Nehmen Sie es mit in die Zelle. Verzeih mir. Verzeih. Am Montag kommt der Gerichtsvollzieher. Wir müssen raus zu Hause. Manchmal frage ich mich, wie es so wäre mit dir. Wir beide zusammen. Du könntest in einem Orchester spielen. Irgendwo in der Schweiz. Meinst du es ernst mit mir, Schorsch? Vielleicht ist es wirklich das erste Mal, dass ich es ernst meine. Ich bin schon wieder schwanger. Elsa. Ich glaube, es ist dein Kind, aber ich habe den Erich nicht immer abwehren können. Ich habe gebetet, dass der Herrgott mir es wegnimmt, egal ob es vom Erich ist oder von dir, Schorsch. Sowas kannst du doch nicht sagen. Wie soll es denn auf die Dauer ernähren? Warum lässt man uns nicht so sein, wie wir wollen? Du musst dich scheiden lassen, Elsa. Soll ich dann zu dir? Jetzt, wo ihr aus dem Haus raus müsst? Und wo willst du dann hin? Wieder weg? Frag dich. Ich hätte eine Idee. Ich hab nicht ewig Geduld, bis sich der Delinquent zu entscheiden geruht. Richten Sie das Nebe aus. Jawohl, Oberführer. Ah, vielleicht ist Nebe. Gespräch annehmen. Verhörraum 3? Jawohl, er ist da. Für Sie, der Reichsführer SS Himmler. Sie verbinden. Gehen Sie mal raus. Jawohl, Reichsführer. Jawohl, schnelle Ergebnisse. Ich habe verstanden, Reichsführer. Komm zu mir. Komm. Ach, Elsa. Es ist Zeit. Die Elsa. Ja? Sie hat nichts damit zu tun. Wer garantiert mir, dass sie verschont wird? Für uns ist die Herrin nicht wichtig, wenn wir ein Geständnis von ihnen haben. Wenn nicht, liegt der Fall anders. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort als Offizier. Für mich heißt das nichts. Mehr kann ich nicht anbieten. Also gut. Ich war's. Ich heiße Elsa, Johann Georg. Die Reuters soll kommen fürs Protokoll. Wir fangen jetzt an. Jawohl. Parteizugehörigkeit? Keine. Und das hier? Das rote Frontkämpferabzeichen, das Sie bei Ihrer Verhaftung dabei hatten? Stimmt, mein Abzeichen. Ich war aber nie Mitglied in der Kommunistischen Partei. Schluss. Aus. Einfach schnell. Das wäre besser. Sie fragen und fragen ein Zeug? Schwester, Bruder, Volksschule, Eisendreherlehre, wann ich beim Supper gekündigt habe und zum Riederer nach Aalen gegangen bin? Ein Scheiß hat das mit dem zu tun, was ich wirklich will. Es geht doch nicht um die Wohnung beim Schönholzer in der Schweiz. Einfach umgelegt werden. Leck mich doch. Oder KZ? Wie der Schur. Nix zum Fressen. Und dann noch totgeschunden. Ja. Verlass dich drauf. Elsa, hier. Sie haben wörtlich ausgesagt. Der Arbeiter kann zum Beispiel seinen Arbeitsplatz nicht mehr wechseln, wie er will. Er ist heute durch die HJ nicht mehr Herr seiner Kinder und auch in religiöser Hinsicht kann er sich nicht mehr so frei betätigen. Woher stammt diese Propaganda? Die Wahrheit ist doch keine Propaganda. Was ist die Wahrheit Ihrer Meinung nach? Ich habe noch im Laufe dieser Zeit festgestellt, dass die Arbeiterschaft gegen die Regierung eine Wut hat. Sie sagen also, ich zitiere nochmal, diese Feststellungen habe ich in den Betrieben, wo ich gearbeitet habe, in Wirtschaften und während der Bahnfahrt gemacht. Einzelne Personen kann ich mit bestem Willen namentlich nicht angeben. Die Namen dieser Personen sind mir nicht bekannt. Das ist ja unglaubwürdig. Sie wollen sich das von Ihnen völlig unbekannten Volksgenossen einfach so angehört haben und sich dann eines Tages gesagt haben, ich bombe den Führer weg und das Ganze dann für sich behalten. Bei den Unterhaltungen über die schlechten sozialen Verhältnisse habe ich mich beteiligt und die Ansicht meiner Kameraden hierüber geteilt. Darüber, wie man diese Verhältnisse beseitigen kann, ist nie gesprochen worden. Diese Männer sind Generäle. Warum sehen sie denn nicht, was für ein Unheil aufkeimt? Seit November 38 und früher. Jeder sieht's doch. Krieg in Polen, England, der Franzose. Sie lassen sich doch nicht endlos auf dem Kopf rumtrampeln. Und der Arbeiter. Oh, Elsa. Wenn ich nur mit dir hätte sprechen können. Es war falsch, nicht zu reden. Falsch, alles alleine zu machen. Warum ziehen Sie 1936 zu Ihrer Geliebten? Aus Not. Die Not war damals schon groß. Und sie ist immer größer geworden unter den Nationalsozialisten. Nicht abschweifen. Ich sag doch aus Not, halt... Sie hatten Arbeit. Auch nicht mehr. Und Ende 35 waren die Schulden bereits so groß, dass der Vater verkaufen musste. Er hat das Anwesen, das meiner Schätzung nach 10.000 bis 11.000 Reichsmark wert war, mit 6.500 Reichsmark an den Viehhändler Maurer in Königsbronn veräußert. War das der Maurer von der Arbeitsfront? Über die genauen Verhältnisse weiß ich nichts. Der Maurer war stets mit meinem Vater in Wirtschaften beisammen, wo sie zusammen getrunken haben. Den Restbetrag verwandte mein Vater zum Bezahlen seiner Schulden und zu weiteren Trinkereien. Ich habe nicht gewusst, wohin, und ich habe mich bei Frau Herlin eingemietet. Lesen Sie jetzt. Laut. kann nicht. Dann weiter im Diktat. Der Beschuldigte gibt an. Zunächst habe ich im Keller meiner Hausfrau Herlin eine notdürftige Werkstatt mit meinem Material eingerichtet. Punkt. Der Auftrag zur Anfertigung des Küchenschrankes und der Küchenstühle war mir von Frau Herlin bereits zu der Zeit erteilt worden. Punkt. Die Anfertigungskosten für die Stühle der Frau Herlin wurden als Miete verrechnet. Punkt. Mit Frau Herlin habe ich seit Frühjahr 1936 ein Liebesverhältnis unterhalten, Komma. Die Lügen waren die gleichen wie heute. Der Eheleute Herlin wurde im Herbst 1938 aus diesem Grunde geschieden. Punkt. Ich selbst war Zeuge vor Gericht und habe, Komma, Parteigenossen, ebenso wie die Frau Herlin, Komma, sexuelle Perversionen, Aussage verweigert, Abartigkeiten, unser deutsches Volk, und dann nie. Was? Was geht Sie das an, ob ich wichse? Das ist meine Sache. Perversionen. Abartigkeiten. Schreibt doch, was ihr wollt. Was ist jetzt? Pervers? Keine Ahnung. Nie was davon gehört. Was hat das mit der Höllenmaschine zu tun? Und eurem verschissenen Krieg? Vermerk, die Niederschrift dieses Abschnittes der Vernehmung wurde aus der volkstümlichen Ausdrucksweise des Beschuldigten übernommen. So, vorlesen. Jetzt. Irgendwelche perverse Formen des Geschlechtsverkehrs sind mir nicht einmal theoretisch bekannt. Reißen Sie sich zusammen, Mann. Auch meine weiteren Erlebnisse auf dem sexuellen Gebiet fallen in den Aufenthalt in Konstanz. Der Brunhilde folgten eine gewisse Anna, dann die Mathilde Niedermann, dann die Hilda Lang. Warum passt du mich jetzt vor der Fabrik ab? Ich muss heim. Was willst du schon wieder in München? Hast du eine andere? So ein Quatsch. Ade, Schorsch. Ade, Josef. Schorsch, wenn du mir nie sagst, was du vorhast, so werden wir nie glücklich. Ich habe mir das so schön vorgestellt mit uns zwei. Doch, bestimmt wird's schön. Else, warte doch, bis du geschieden bist. Bis das Kind kommt. Du musst nur Geduld haben. Ich habe zwei Kinder, ja, und ein drittes im Bauch. Ich habe keine Geduld mehr. Ich will auch was vom Leben. Ich habe keine Zeit mehr. Ich habe in München was ganz Großes vor. So? Was ganz Großes? Was denn? Sag doch endlich mal ein Wort. Seit einem halben Jahr verkriechst du dich in der Werkstatt. Keiner kommt mehr an dich ran. Sogar der Josef nicht. Dein Bruder auch nicht. Verdammt, das mit dir ist schlimmer, als wenn einer säuft. Else. Fass mich nicht an. Versenken. Sie singen so schön, Elsa. Und so traurig. Es geht weiter. Ja, Herr Nebe. Ja, ich glaube, dass die ganze Welt und auch das menschliche Leben von Gott geschaffen wurde. Ich glaube auch, dass sich nichts in der Welt abspielt, von dem Gott nichts weiß. Die Menschen werden wohl einen freien Lauf haben. Aber Gott kann sich dreinmischen, wann er will. Warum meinen Sie, hat er sich in Ihrem Fall eingemischt, Ihr Gott, und unseren Führer gerettet? Er hat mir auch meinen freien Lauf gelassen. Und ob er sich bei meiner Tat reingemischt hat und den Führer früher weggehen ließ, weiß ich nicht. Am Vorabend des 9. November erfolgte das ruchlose Bombenattentat auf die traditionelle Führerkundgebung im historischen Bürgerbräukeller. Der Führer hatte die Versammlungsstätte kurze Zeit vor der Katastrophe verlassen. Wäre die Kundgebung wie üblich verlaufen, so hätte der Mordplan sein Ziel erreicht. Ich. Nur Freiheit. Freiheit. Auch wenn die KP so stark war im Brenztal. Über Jahre, bis die Nazis im Reichstag führend wurden. Und die braune Bagage in Königsbronn auf einmal angetreten ist. Im Hecht. Nur der Schur und der Fink, die haben sich nichts von dem Braun sagen lassen. Freibier und Sprüche, das Horst-Wessel-Lied und auf einmal haben alle Armbinden von der SA angehabt. Rumgebrüllt. Josh, wann bist du abgehauen? Seit 10 Jahren prügelt ihr euch mit den Nazis. Und, Josef, was ist dabei rausgekommen? Ja, du Musikant, du komm, verheim, beten. Vielleicht wär's besser so. Du bist halt ein Scheiß-Pazifist. Und wenn? Ein Feigling? Ja, vielleicht bin ich ein Feigling, weil Gewalt, das hat noch nie was gebracht. Nacht. Hey. Lass mich. Du ärgerst dich doch? Ja. Schasch, ärger dich bloß nicht über den Josef und die Roten. Die sind wie die Braunen, nur Fanatiker, die nichts anderes sehen und hören wollen, als das, was man ihnen sagt. Schorsch, du bist was Besonderes. Ach was? Du brauchst keine Politik, um zu sagen, ich bin ein Mann. Du trinkst nicht, du rauchst nicht. Du schlägst keine Frau wie mein Erich. Wenn du was anpackst, dann bringst du es auch zu Ende. Da, Elsa, schaust du nur an, was wir Zwangsarbeiter machen müssen. Komm, weg hier. Wir fräsen Zündköpfe für Panzergranaten. Tausende in jeder Schicht. Klar, die wollen Krieg, Josef. Und das wird brutaler, als wir uns das vorstellen können, wenn sie jetzt schon droben bei Stuttgart Panzer im Akkord bauen. Vielleicht gibt's auch wieder nur einen Einmarsch, wie in Böhmen, Mähren. Gegen England? Und Frankreich und weiß Gott noch, wen der Hitler angreift. Josef, wir gehen alle vor die Hunde. Und das ganze Land mit uns. Ich bin nur noch Zwangsarbeiter. Man müsst wirklich was machen. Du warst doch immer gegen Gewalt. Ja, weil die Schlägereien im Dorf und in Heidenheim keinen Sinn gemacht haben. Aber jetzt geht es um mehr. Jetzt, wo sie wieder einen ganz großen Krieg vom Zaun brechen wollen. Hör dir doch mal genau an, was der Hitler redet und der Goebbels schwätzt. Eine Bombe drüben in die Sonderabteilung schmeißen. Das gibt nur tote Arbeiter. Und die Nazis bauen morgen weiter. Man muss was anderes machen. Und zwar bald. Bald und radikal. Direkt gegen die Führung. Da brauchst du ein Gewehr oder Dynamit. Wo willst du denn das kriegen? Dynamit gibt's oben im Steinbruch. Zünder hier in der Fabrik. Irgendjemand muss den Wahnsinn doch aufhalten. Wir. Oder du. Ich? Nein, den Hitler beseitigen. Das müssen andere machen. Das Ausland, die Generäle. Wir sind schwach, George. Aber man kann doch nicht warten, bis es zu spät ist. Josef. Es muss sein. Dann kommen wir zu der Frage nach den Hintermännern. Wer hat sie angeleitet? Das Geld gegeben? Ich war's allein. Das habe ich doch schon 20 Mal gesagt. Ich habe für die Bombe alles verkauft, um nach München zu ziehen, wo ich das Dynamit und den Zünder im Pfeiler eingesetzt habe. Es ist doch nicht glaubhaft. In jeder Zeitung im Reich steht, dass der Engländer hinter Ihnen steht. Und Strasser in der Schweiz hat alles organisiert. Propaganda. Weiß denn der Goebbels besser als ich, was passiert ist? Oder Sie? Warum fragen Sie und fragen tagelang? Und quälen mich, wenn ich die Wahrheit sage, um die Else und meine Leute zu schützen? Es könnte für die Strafe, die Ihre Leute zu erwarten haben, günstig sein, wenn Sie die Komplizen nennen. Ich weiß verdammt nochmal nicht, was ich sagen soll. Beim besten Willen nicht. Mir hat keiner helfen müssen. Nochmal, was ist mit Strasser in der Schweiz? Sie wollten doch über die Grenze. Ich kenne den Herrn Strasser nicht. Das war doch früher einer von euren Nazis. Beweisen Sie mir das Gegenteil. Ich wollte in der Schweiz nichts als Arbeit, nachdem der Hitler tot war. So habe ich mir das vorgestellt. Später, wenn sich die Verhältnisse gebessert hätten, wenn der Krieg vorbei gewesen wäre, dann wäre ich zurückgekommen, ohne fremde Hilfe. Tja, und sich dann noch von den Bolschewiken einen Orden umhängen lassen, weil sie ihnen in die Karten gespielt haben. Geben Sie es doch zu, davon haben Sie geträumt. Nichts verstehen Sie. Gar nichts. Die von mir angestellten Betrachtungen zeitigten das Ergebnis, dass die Verhältnisse in Deutschland nur durch eine Beseitigung der augenblicklichen Führung geändert werden könnten. Unter der Führung verstand ich die Obersten. Ich meine damit Hitler, Göring und Goebbels. Durch meine Überlegungen kam ich zu der Überzeugung, dass durch die Beseitigung dieser drei Männer andere Männer an die Regierung kommen, die an das Ausland keine untragbaren Forderungen stellen, die kein fremdes Land einbeziehen wollen und die für eine Besserung der sozialen Verhältnisse der Arbeiterschaft Sorge tragen werden. Dann unterschreiben Sie hier. Selbst gelesen, genehmigt und unterschrieben. Gezeichnet Georg Elser den 20. November 1939. Schlafen. Schlafen. Bleibt das Licht jetzt aus? Ist die Hitze raus aus der Zelle? Bitte. Ich habe doch gestanden. Alles gestanden. Genehmigt, unterschrieben. Weiter, Elsa. Nicht sprechen. Herein! Ihr Besuch, Gruppenführer. Heil Hitler, Gruppenführer! Dieser kleine Schreiner versucht uns doch einen Bären aufzubinden, wenn er behauptet, dass er keine Komplizen hat. Diese Bombe hätte er niemals alleine konstruieren können. Oder sehen Sie das anders, meine Herren? Ich denke, er sagt die Wahrheit, Gruppenführer. Nicht die Zeitung gelesen? Hier, der Völkische Beobachter? Die Deutsche Allgemeine Zeitung? Da? Sehen Sie sich die Schlagzeilen an. Der Münchner Attentäter verhaftet. Georg Elser, der Mörder. Der Intelligence Service, der Auftraggeber. Otto Strasser, der Organisator. Wir haben dem Mann die Zeitung sogar vorgehalten. Aber er beharrt darauf, dass er das Attentat alleine begangen hat. Und es gibt bisher keine Hinweise auf... Schmieren Sie sich diese Aussage sonst wohin. Wir lassen uns doch von diesem Kriminellen nicht zu Lügnern stempeln. Der Führer befiehlt, dass alle Mittel angewendet werden müssen, um diesen Verbrecher zum Reden zu bringen. Der Mann muss seine Hintermänner nennen. Gruppenführer, es stellt sich immer klarer heraus, das war's, dass die... Meine Herren. Heil Hitler, Gruppenführer. Elsa, wir glauben Ihnen kein Wort. Was? Sie können das nicht alleine gewesen sein. Wer sind Ihre Hintermänner? Das ist verrückt. Wer hat Ihnen die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt? Hintermänner? Gut, dann sag ich's halt. Bei uns im Dorf gibt's nur zwei Telefone. Der Churchill hat mich im Milchladen angerufen, weil im Rathaus wär's eher schlecht gewesen. Also der Churchill hat angerufen und gesagt, Elsa, bau eine Bombe und jag den Hitler für mich in die Luft. Wir alleine schaffen es nicht. Aua. Nein, nein, bitte. Bitte geben Sie mir einfach Papier und Bleistift. Ich kann es Ihnen beweisen. Nein! Ich zeichne Ihnen die Konstruktion aus dem Kopf! Elsa, die Herrlin muss doch in ihren Plan eingeweiht gewesen sein. Was ich der Frau Herrlin seinerzeit über den Grund der Übersiedlung nach München gesagt habe, fällt mir nicht ein. Den wahren Grund jedenfalls nicht. Aber wir reden doch nicht von der Übersiedlung. Wir reden von dem Plan mit der Höllenmaschine. Sie wollen uns doch nicht erzählen, dass Sie mit dieser Frau über alles geredet haben, bloß nicht über Politik. Warum hätte ich ihr, die völlig unschuldig ist, die Last meiner Tat aufbürden sollen? Das hört sich an, als hätten Sie Vernunft. Ein normaler Mensch fügt sich doch in die Gesellschaft ein. Ihre Verbohrtheit hat doch katastrophale Folgen. Für alle. Bin ich ohne Einsicht, weil ich den Zwang nicht dulden will? Im Dorf haben sich die Zeiten geändert. Alles ist jetzt verkehrt. Tja, Gott sei Dank. Die Bewegung hat Zulauf bekommen. Aber es gibt überall Verräter. Was ist mit dem Fink? Der Fink? Ah, auch so einem Arbeitskameraden von Ihnen und diesem Josef Schurr. Wissen Sie was? Es hat mich weniger enttäuscht, dass Arbeitskameraden wie der Fink, der ein überzeugter Kommunist war, Nazis geworden sind. Der Fink ist immer dorthin, wo es warm war. Nein, ich war abgestoßen. Weil man so nach und nach von einer Partei alles vorgeschrieben bekommen hat, obwohl man nicht Mitglied war. Und weil sie in einem kleinen Dorf plötzlich bestimmt, wer dazugehört und wer nicht, wer angeblich gut ist und wer schlecht. Im Hecht hat man früher sehen können, dass die Wilderer mit dem Förster Karten spielen, obwohl jeder gewusst hat, was los ist. Und jetzt kommt es darauf an, wer in der Partei ist und wer nicht. Als ob es auf dem Dorf keine Feindschaften gibt. Sogar seit Generationen, aber nicht aus politischen Gründen. Sogar der Eberle, der Ortsgruppenführer, hat am Anfang noch den roten Tipps gegeben, damit sie nicht auf den Heuberg ins KZ kommen, als er noch Kellner am Hecht war. Und wie er sind sie alle braun und brauner geworden und haben andere schließlich nicht mehr geduldet. Den Juden nicht, der hausieren gekommen ist und der ein armer Hund war. Den Schur-Josef nicht, weil er Kommunist war und nicht klein beigegeben hat. Die Pietisten nicht, weil sie an die Bibel und nicht an Hitler glauben. Und die Irren und die Krüppel in den Häusern auf der Alp und die Mormonen, die jüdischen Plutokraten und die Zigeuner. Hier kommen die Tränen, Herr Elsa, um wen Sie noch barmen. Der volksgesunde Deutsche ist Ihnen wohl egal. Nein, wir sind Ihnen nicht egal. Sie hassen uns, weil wir sauber und anständig sind. Falsch, Herr Nebe, ganz falsch. Vom Dorf, die hasse ich nicht. Ich habe was gegen die Lügner ganz oben, die dem Rest die Augen und Ohren zukleistern, die Kriegshetzer. Ein Bub. Sunsere. Ich sehe es ihm an. Hab dem Erich schon gesagt, der Kleine heißt Georg. Er hat gemault. Aber ich habe die Urkunde bei der Hebamme unterschrieben. Jetzt hole ich erstmal aus. Bleib doch da. Der Erich ist fort. Saufen. Ich muss doch zur Arbeit, Elsa. Warum bist du nur so fremd seit ein paar Wochen? Es hat nichts mit uns zu tun. Sag's mir. Später. Ich muss jetzt gehen. Aber merk dir eins ganz genau. Ich hab dich lieb. Und unseren Georg da. In deinem Arm. Das sind die Zeichnungen, die er gestern gemacht hat. Das stimmt genau, sagt die technische Abteilung. Sie meinen, man hätte den Zünder auch einfacher bauen können, aber es funktioniert. Oh, hat man ja gesehen. Und er hatte alle Maße im Kopf. Und was er nicht wissen konnte, wie viel Auslösedruck für die Zündplättchen nötig ist, das hat er einfach auf einer Wiese ausprobiert. Ein Praktiker eben. Oder einer hat es ihm gesagt. Einen Plan gemacht. Wir drehen uns doch schon lange im Kreis. Du kannst nicht mehr aus ihm herausbringen als die Wahrheit. Wir legen die Wahrheit fest. Die Stelle, an der der Führer bei seiner Rede stand, war nach dem Anschlag mit einem 3 Meter hohen Trümmerhaufen bedeckt. 8 Tote und 63 Verletzte forderte dieses gemeine Verbrechen. Die Spuren weisen auf ausländische Urheber hin. Elsa, so ein Arbeiter wie Sie muss doch ein überzeugter Nationalsozialist sein. Jeder hat doch sehen müssen, dass die Nazis nichts fürs Volk tun. Der Stundenlohn eines Schreiners liegt heute nur noch bei 68 Pfennig. 1929 wurde tarifmäßig noch eine... Sie wollen doch nicht ausgerechnet unserem Führer absprechen, dass er sich um die Arbeiterschaft kümmert. Der Hitler ist schlecht für Deutschland. Sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Aber wenn es doch wahr ist, die KZs, in die er alle sperren lässt, die anders denken? Und die Juden? Die werden gequält und bestohlen, nur weil sie eine andere Religion haben als wir? Wir reinigen den Volkskörper. So wie es der Hitler mit der Tschechoslowakei gemacht hat, wird er es jetzt auch mit Polen machen. Erst besetzen und dann Deutschland einverleiben. Das ist das Recht des Stärkeren. Das war immer so. Glauben Sie denn ernsthaft, das bleibt ohne Folgen? Frankreich und England haben uns am 3. September den Krieg erklärt. Und bald wird eine Feuerwalze über Deutschland rasen, wie wir sie noch nie erlebt haben, und alles vernichten. Und dann wird Blut fließen. Ohne Ende Blut. Und dann fallen die Bomben auch bei uns. Sehen Sie denn nicht, was passiert? Sie leiden unter Verfolgungswahn. Der Führer kämpft schnell und überlegen, wie gegen Polen. Und was ist mit den Opfern? Der Hitler redet doch immer von der Vorsehung. Ja. Also gibt es doch auch für euch Nationalsozialisten sowas wie ein höheres Gesetz. Und das heißt auch, du sollst nicht töten. Tja, das sagt gerade einer, der 8 Unschuldige auf dem Gewissen hat. Wie? Ja. Sie haben schon richtig gehört. Heute Nacht ist der schwerverletzte Schmeidel auch noch gestorben. Ich wollte durch meine Tat doch nur ein noch größeres Blutvergießen verhindern. Ich habe gewusst, es wird Unschuldige treffen. Aber es hat sein müssen. Schorsch! Halt doch an. Es ist doch alles gesagt, Elsa. Du gehst also doch nach München? Da, stell dich mal hin. Ich mache ein Foto von dir. Es ist also doch was in München. Und es ist endgültig. Es ist doch nur für kurz. Schorsch, ich hab dich lieb, aber ich kann nicht anders. Ich kann viel aushalten, aber die Kinder haben Hunger. Ich würde dir ja Geld geben, aber ich brauch's für München. Dann ist also mein Traum ausgeträumt. Dann soll's halt so sein. Else, wart auf mich und sei mir treu. Ich will dich heiraten, wenn alles vorbei ist. Und dann gehen wir mit den Kindern in die Schweiz. Denk doch ans Tanzen. Die Beweislage ist doch klar. Rein kriminalistisch. Er ist der Täter. Sonst keiner. Hintermänner gibt es nicht. Kein Indiz weist darauf hin. Goebbels hat ein Eigentor geschossen. Arthur, du wärst nicht der Erste, der beim Führer gewisse Reflexe auslöst, weil er im entscheidenden Moment versagt. Was fällt dir ein? Na, wer glaubt denn dem Neandertaler von der Alp jedes Wort und fasst ihn mit Samthand schon an? Du oder ich? Nein, Reichsführer, ich kann nicht behaupten, SS-Oberführer Nebel sei ein Defätist. Nein, nein, er hat sich nie in irgendeiner Weise abfällig geäußert. Ganz richtig, Reichsführer, er ist ein Pragmatiker. Ich würde nie so weit gehen, ihn als Opportunisten zu bezeichnen. Niemals, obwohl er... Genau, er ist in seinem Wesen immer der Kriminalbeamte geblieben. Alte Schule. Durch und durch, ja. Beim Zivilisten würde ich sagen, kleinkariert. Nebe ist eben kein wahrer SS-Mann. Tief in seinem Wesen ist er keiner von uns, Reichsführer. Ich rufe Sie nur an, weil ich Sorge habe, dass wir zu nachgiebig mit dem Delinquenten sind. Ich bin dafür, dass wir durchgreifen. Jawohl. Jawohl, Reichsführer. Wie Sie befehlen. Herr Hitler, Gruppenführer. Wisst ihr das? Jawohl, Gruppenführer. Ich lese gerade, Sie haben zu Protokoll gegeben, der Führer sei schlecht für Deutschland. Das stimmt. Oh, Heil Hitler! Ach, heil den Führer! Ach, die Vorsehung will es so, der Führer lebt, Sie Schwein! Ach, der Führer hat Deutschland groß gemacht und wird es zu weiteren glorreichen Siegen führen. Ach, Er ist der größte Feldherr aller Zeiten und er stirbt erst, wenn er die Mission der Vorsehung erfüllt hat. Was haben Sie, Wicht, mit einem so großen Mann zu tun? Welcher Wahnsinnige steuert Sie, Sie Vollidiot, Sie? Es ist, wie ich sag. Meine Herren, kommen Sie. Nebel. Der Führer will jetzt endlich wissen, wer diesen Wahnsinnigen angestiftet hat. Meine Herren, lassen Sie ihn hypnotisieren. Geben Sie ihm Drogen oder was weiß ich. Machen Sie Gebrauch von allem, was unsere heutige Wissenschaft in dieser Richtung erprobt hat. Der Führer will wissen, wer die Anstifter sind. Er will wissen, wer dahinter steckt. Und er ist mit seiner Geduld am Ende. Die Zwangsjacke strammer. Los, rüber in OP. Vater unser, der du bist im Himmel. Rauch auf den Tisch. Pervitin, hohe Dosis, wie befohlen. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was würden Sie machen, wenn Sie heute aus irgendeinem Grunde freigelassen würden? Ich würde versuchen, wieder gut zu machen. Das, was ich Schlechtes getan habe. Wodurch? Und wie? Indem ich mich bemühen würde, mich in die Volksgemeinschaft zu finden und mitzuarbeiten. Könnten Sie das? Ich habe meine Absicht geändert. Dadurch, dass Sie festgenommen worden sind. Nein, ich glaube bestimmt, dass mein Plan gelungen wäre, wenn meine Auffassung richtig gewesen wäre. Nachdem er nicht gelungen ist, bin ich überzeugt, dass es nicht gelingen sollte und dass meine Ansicht falsch war. Zufrieden? Nein. Das wäre jetzt fertig zur Unterschrift, Oberführer. Geben Sie her. Selbst gelesen und genehmigt. Georg Elser, Berlin, den 23. November 1939. Und es hat doch müssen sein. Ich will noch einen Pfarrer sprechen. Nein. Achtung, Achtung. Hier ist der Befehlsstand der 1. Flakdivision Berlin. Der Volksgerichtshof, 1. Senat, hat in der Hauptverhandlung vom 2. März 1945 für recht erkannt. Der ehemalige SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei Arthur Nebe ist eine durch und durch brüchige Persönlichkeit. Er gehörte zum Verschwörerkreis des 20. Juli. Er wusste von dem Attentat auf den Führer, billigte diesen Plan und war bereit, im Falle des Putsches den Verrätern Polizeibeamte für polizeiliche Maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Als Hoch- und Landesverräter wird er zum Tode verurteilt und ist für immer ehrlos. Sein Vermögen verfällt dem Reich. Noch ein letztes Wort. Beeilen Sie sich. Besondere Vorkommnisse. Keine. Gezeichnet Müller, SS-Gruppenführer, Plötzensee, 3. März 1945. Oh, Schorsch, wenn du nur hier wärst. Ich weiß ja nicht, ob meine Briefe dich je erreichen. Noch nicht mal, ob du noch lebst. Es werden so viele hingerichtet. Wenn es einen droben im Himmel gibt, dann kann es ja sein, dass er dir sagt, was ich dir zu schreiben versuche. Ich bin so verzweifelt. In Königsbronn, das war kein Leben mehr. Sie nennen den Ort Attentatshausen. Keine einzige Stunde mit dir würde ich missen wollen. Keine? Aber du hast Unglück und ein schweres Leben über viele gebracht. Und du hast mit deiner eigenen Hand Menschen umgebracht. Woher hast du denn die Sicherheit genommen, dass du, ausgerechnet du, die Welt vor diesem furchtbaren Krieg retten musst? Wär's denn anders gekommen mit dem unendlichen Blutvergießen, das dieser Krieg über uns und alle gebracht hat? In Stuttgart steht fast kein Haus mehr. Dein Herrgott wird dir verzeihen, so oder so. Das hast du von deiner Mutter gehört. Aber warum hast du nur geschwiegen? Ich hätte dir vielleicht helfen können. Aber deine Sturheit und dein Wille. Egal. Lieben kann ich dich schon lang nicht mehr, mein lieber Schorsch. Ich habe einen anderen Mann. Aber ich denke immer an dich. Manchmal denke ich, hätten wir den Kahn losgemacht, damals an der Brenz, und wären bis ans Meer gefahren. Kein schöner Land in dieser Zeit als hier, das unsere weit und breit. Schorsch, es gibt gute Nachrichten. Sie haben mich einer Musikhochschule für Versehrte angenommen. Jetzt lerne ich singen. Wiener Lieder für Zither habe ich für dich gekauft. Als kleines Dankeschön für den Rat mit der Musikhochschule. Wie schön. Danke. Du warst jung, ich war jung, das ist vorbei. Nur die Erinnerung bleibt jetzt noch für uns zwei. Du warst fesch, ich war fesch und so verliebt. Denk nur an die Schatzer, an die süßen Fratzer, weil's ja doch nichts Schöneres gibt. Franz, du kennst dich doch aus. Was geht eigentlich schneller? Vergasen? Aufhängen oder der Genickschuss? Ich warte schon so lange auf die letzte Stunde. Da wird man mürbe und müde. Da soll's dann kurz und bündig sein. Wer weiß denn, wer überhaupt überlebt? Ich gehe in den Bunker. Wie kann ein Mensch nur so grausam versagen wie ich? Frau Bender? Schreiben Sie bitte. Bei einem der nächsten Terrorangriffe auf München bzw. auf die Umgebung von Dachau ist Elsa angeblich tödlich verunglückt. Ich bitte zu diesem Zweck Elsa in absolut unauffälliger Weise, nach Eintritt einer solchen Situation, zu liquidieren. Ich bitte besorgt zu sein, dass darüber nur ganz wenige Personen, die ganz besonders zu verpflichten sind, Kenntnis erhalten. Die Vollzugsanzeige hierüber würde dann etwa an mich lauten. Anlässlich des Terrorangriffs auf, wurde unter anderem der Schutzhäftling Elsa tödlich verletzt. Nach Kenntnisnahme dieses Schreibens und nach Vollzug bitte ich es zu vernichten. Schaus. Es ist soweit. Komm. Ja. Darf ich das Bild von der Else noch mitnehmen? Von mir aus. Aber eil dich. Elsa. Hörspiel von Fred Breinersdorfer. Es sprachen Georg Elser, Christian Friedel, Arthur Nebe, Burkhard Klausner, Heinrich Müller, Johann von Bülow, Elsa Herlen, Katharina Schüttler, Josef Schoh, David Zimmerschied, Gruppenführer Simon Licht, sowie Maja Beckmann, Sandra Gerling, Johann Jürgens, Matti Krause, Markus Löchner, Paul Schröder und Nathalie Tiede. Ton und Technik Burkhard Pitzer-Landeck und Claudia Peike. Regieassistenz Diana Müller. Geräuschemacher Günther Röhn. Akkordeon Valentin Butt. Zither Georg Glasel. Komposition Andreas Bick. Regie Iris Drügekamp. Produktion Südwestrundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2015. Dramaturgie Eckehards Korupa. Das Hörspiel Elsa steht noch eine Woche lang zum Download und anschließend 2 Monate zum Nachhören im Internet auf swr2.de. Außerdem ist es erschienen als CD-Edition im Audioverlag Berlin, ebenfalls erhältlich im SWR-Shop. Am Ostersonntag und am Ostermontag hören Sie im Rahmen unseres Schwerpunkts Armenien und der Orient jeweils um 18.20 Uhr die zweiteilige Hörspiel-Ursendung Die 40 Tage des Musadag nach dem gleichnamigen Roman von Franz Werfel. Bis 22 Uhr jetzt die Cello-Suite Nummer 5 C-Moll von Johann Sebastian Bach, Werkeverzeichnis 1011. Interpret ist Jean-Guyen Keras. Thank you. Thank you. Thank you. Jean-Guyen Queyras mit der Cello-Suite Nummer 5 C-Moll von Johann Sebastian Bach, Werkeverzeichnis 1011. Um 22 Uhr jetzt gleich die Nachrichten, danach Musik zum Karfreitag, darin unter anderem zuerst die 7 letzten Worte des Erlösers am Kreuz von Joseph Haydn in der Klavierfassung und zwar musikalisch kommentiert mit Klavierstücken von Schönberg und Bartok. Die Pianist